Beide schwiegen eine Weile. »Höre, Rasumichin«, begann Raskolnikow, »ich will dir etwas sagen. Ich war soeben bei einem Sterbenden, einem ehemaligen Beamten. Ich habe ihnen mein ganzes Geld gegeben. Außerdem hat mich soeben ein Wesen geküsst, das auch, wenn ich wirklich jemand ermordet hätte, ebenso... Mit einem Wort, ich habe dort noch ein anderes Wesen gesehen, mit einer feuerroten Feder. Ich fantasiere. Ich bin sehr schwach. Stütze mich. Gleich sind wir bei der Treppe.« »Was ist mit dir? Was ist mit dir los?« fragte Rasumichin besorgt. »Mir schwindelt ein wenig im Kopf, aber das ist es nicht. Mir ist so traurig zumute, wie einer Frau. Wirklich.« »Sie? Was ist das? Sie? Sie? Was denn? Siehst du denn nicht? In meinem Zimmer ist Licht. Siehst du es nicht durch die Ritze?« Sie standen schon auf dem vorletzten Treppenabsatz neben der Tür zur Wohnung der Wirtin. Man konnte wirklich von dort aus sehen, dass Raskolnikows Kammer erleuchtet war. »Sonderbar. Es ist vielleicht Nastassja«, bemerkte Rasumichin. »Um diese Zeit ist sie niemals bei mir, und außerdem schläft sie schon längst. Aber, nun, einerlei. Lebe wohl.« »Was hast du? Ich begleite dich doch. Wir gehen beide hinein.« »Ich weiß, dass wir zusammen hineingehen werden, aber ich will hier deine Hand drücken und hier von dir Abschied nehmen. Da, gib mir die Hand. Leb wohl.« »Was hast du nur, Rodja?« »Nichts. Komm, wir gehen. Du wirst Zeuge sein.« Sie begannen, die letzte Treppe hinaufzusteigen, und Rasumichin durchzuckte der Gedanke, dass Sosimow doch vielleicht recht habe. »Ach, ich habe ihn mit meinem Geschwätz verwirrt«, dachte er bei sich. Als sie an die Tür kamen, hörten sie Stimmen im Zimmer. »Was ist denn da los?« rief Rasumichin. Raskolnikow ergriff zuerst die Türklinke, stieß die Tür auf, öffnete sie weit und blieb wie versteinert auf der Schwelle stehen. Seine Mutter und seine Schwester saßen auf dem Divan und warteten auf ihn schon seit anderthalb Stunden. Die hatte er am allerwenigsten erwartet und noch weniger an sie gedacht, obgleich ihm heute noch einmal die Mitteilung gemacht worden war, dass sie abgereist, unterwegs wären und jeden Augenblick ankommen könnten.